Avdotja Romanowna war sehr schön. Hochgewachsen, wundervoll schlank, kräftig und selbstbewusst, das äußerte sich auch in jeder ihrer Gesten, tat aber der Weichheit und Grazie ihrer Bewegungen in keiner Weise Abbruch. Ihr Gesicht ähnelte dem des Bruders, aber man konnte sie mit Recht sogar eine Schönheit nennen. Ihr Haar war dunkelblond, ein wenig heller als das des Bruders. Die Augen waren dunkelbraun, ihr Blick stolz und doch wieder zuweilen von ungewöhnlicher Güte. Sie war blass, aber nicht krankhaft blass. Ihr Gesicht hatte vielmehr die Frische der Gesundheit. Ihr Mund war klein, die Unterlippe, frisch und rosig, stand kaum merklich vor. Ebenso das Kinn, das war aber auch die einzige Unregelmäßigkeit in diesem schönen Antlitz und verlieh ihm dafür eine besondere Eigenart und vielleicht auch etwas wie Hochmut. Der Ausdruck ihres Gesichtes war in der Regel mehr ernst und nachdenklich als fröhlich. Wie gut stand aber dafür diesem Gesicht ein Lächeln, ein lustiges, junges und sorgloses Lachen. Es war begreiflich, dass der temperamentvolle, offene, naive und ehrliche, hünenhaft starke und jetzt obendrein betrunkene Rasumichin, der noch nie etwas Ähnliches gesehen hatte, beim ersten Anblick den Kopf verlor. Außerdem zeigte ihm der Zufall dieses junge Mädchen wie absichtlich, gleich in der schönen Liebe zum Bruder und in der Freude des Wiedersehens. Er sah dann, wie ihr Mund vor Entrüstung über die ungestümen und undankbar grausamen Befehle des Bruders zuckte. Und es war um ihn geschehen. Er hatte übrigens die Wahrheit gesagt, als er vorhin in seiner Trunkenheit auf der Treppe damit herausplatzte, dass die unberechenbare Wirtin Raskolnikows, Praskowja Pawlowna, nicht bloß auf Avdotja Romanowna, sondern vielleicht auch auf Pulcheria Alexandrowna eifersüchtig werden würde. Obgleich Pulcheria Alexandrowna schon 43 Jahre alt war, verriet ihr Gesicht immer noch die frühere Schönheit. Und außerdem erschien sie bedeutend jünger, als sie war, was so oft der Fall ist bei Frauen, die die Klarheit des Geistes, die frische Empfänglichkeit für alle Eindrücke und das ehrliche, reine Feuer des Herzens bis ins Alter bewahren.